Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Die Spannung knistert wieder hier auf Deutschlandradio Kultur. Olaf Kosert begrüßt Sie zu einer weiteren Folge der RIAS-Krimireihe »Es geschah in Berlin«. Die lief zwischen 1951 und 1972 genau 499 Mal, war also ein großer Erfolg. Und weil das schon eine ganze Weile her ist, dachten wir uns, laden wir jemanden ein, der diese Zeit noch selbst miterlebt hat, auch selbst Krimis schreibt. Es ist der Schriftsteller und Soziologieprofessor A.D. Horst Bosetzky. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ich habe jetzt ja einen neuen Beruf, Erinnerungshelfer. Und als solcher will ich mich heute auch wieder betätigen hier. Das kommt uns sehr zugute, diese neue Berufswahl. Herr Bosetzky, der Fall, um den es heute geht, der stammt aus dem Sommer 1966, das Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. 1966 gab es allerdings noch ein anderes denkwürdiges Fußballereignis. Zum ersten Mal gewinnt eine deutsche Fußballmannschaft den Fußball-Europapokal. Es war Borussia Dortmund. Haben Sie das Spiel noch in Erinnerung? Ja, ich konnte es leider nicht sehen. Ich war unterwegs zu einer studentischen Veranstaltung. Das ging ja los mit unseren großen Demonstrationen. Hab's auf dem Kudamm gehört und auch die Arme hochgerissen. 2:1 in Glasgow gegen Liverpool. Und natürlich mit den großen Helden Lothar Emmerich und Siegfried Held und sie waren Stanley Buda natürlich an. Keiner kommt an Gott vorbei, außer Stanley Buda, das war klar. Aber wir Berliner waren ja fixiert auf Tasmania. Die haben den ungebrochenen Rekord aufgestellt mit 8:60 Punkten. Die Saison zu beenden ist heute nicht wieder erreicht worden, auch vom 1. FC Nürnberg nicht so richtig. Und ich war mal bei einer Weihnachtsfeier von Tasmania und habe gesagt, Mensch, ihr seid doch die großen Helden, ihr seid unvergessen durch diese 8:60 Punkte. Und die waren aber immer noch ein bisschen betrübt, die alten Recken. Den Verein gibt es immer noch, spielt jetzt nicht mehr ganz so weit oben in der Liga. In den ganz weit unteren Ligern kann man nur in der Fußballwoche lesen, auf der letzten Seite, wo sie geblieben sind. Schade, schade. Also Borussia Dortmund, ein historisches Fußballereignis im Sommer 1966. Das war 5 Jahre nach dem Bau der Mauer. Sie waren Ende 20. Hatten sich die Westberliner da schon an ihr Schicksal gewöhnt, an dieses Eingemauertsein? Nein, ich habe ja damals in der Treptower Straße gewohnt. Die ist auch von der Mauer, im hinteren Teil von der Mauer beglückt worden, Ecke Heidelberger Straße. Und jedes Mal, jeden Morgen, wenn ich in den Bus gestiegen bin, habe ich die Mauer gesehen und natürlich immer noch Wutanfälle bekommen. Das war das eine. Man konnte sich nicht mit abfinden, aber man musste es, wie auch mit einer schweren Krankheit, man musste die Mauer akzeptieren. Wir konnten sie nicht verändern. Es gab immer wieder mal Sprengstoffanschläge. Willy Brandt hat sich empört dagegen geäußert. Wir haben gefeixt, aber die Mauer ist stehen geblieben. Mitte der 60er Jahre, in dieser Zeit spielt der Krimi, den wir heute hören werden. Und was auch diesmal wieder auffällt, Waffen spielen keine Rolle bei Es geschah in Berlin. Wir hatten bis jetzt noch keine Folge, in der mit einer Pistole geschossen wurde. Das hing zusammen mit einer speziellen Regelung, die damals für West-Berlin galt. Ja, im alliierten West-Berliner Waffengesetz war es verboten, alles verboten, was irgendwie zur Kriegsausübung bzw. zum Angriff auf Besatzungssoldaten notwendig oder tauglich gewesen wäre. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass man, wenn man einen Mord begehen wollte, doch lieber zur eigenen Hand oder zum Messer oder zum Gift greifen musste. Pistolen waren sehr, sehr rar. Und wir haben immer gedacht, man ist mit der Todesstrafe bedroht. Das stand auch so im Gesetz, etwa wenn man mit einer Waffe erwischt wurde. Ist eine sinnvolle Maßnahme, was die Vermeidung von Kapitalverbrechen angeht, sicherlich. Dann lassen Sie uns mal hören, was sich an Gaunereien abgespielt hat im West-Berlin des Jahres 66, ganz ohne Waffen. Es geht heute um einen Einbruch. Diese Folge, die wir gleich hören werden, ist nach ihrer Ausstrahlung übrigens etwas aus dem Ruder gelaufen. Denn von diesem Hörspielkrimi haben sich damals 2 Nachwuchsgauner inspirieren lassen zu einer ganz ähnlichen Räuberei, nur wenige Tage nach der Ausstrahlung. Dazu kommen wir dann später. Für Kriminalkommissar Z gibt es jetzt erstmal ein Wiedersehen mit einem guten alten Bekannten. Teil 1 der Folge Einbruch in ein Juweliergeschäft vom 27. Juli 1966. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig.

Du, ich rieche fette Beute. Na, das klappt ja auch famos. Nimm noch diese Perlje-Bammel und dann ziehen wir wieder los. Pack die Edelsteine ein, ruf dein kleines Schwesterlein. Denn um 9 müssen wir am Radio sein. Diese Jungs, die klauen richtig. Solche Jungs sind auf dem Kiel. Mit einem Hammer in der Tasche, da fahren sie Kesmakos Berlin. Und wenn auch manche Leute meinen, oh, diese Bengels sind mit Recht so sehr verschrien. Diese Jungs hörten Radio. Solche Jungs hören? Es geschah in Berlin. Die Reihe wird fortgesetzt. Das war schon ziemlich aufwendig produziert, diese Kabarettsendung im DDR-Rundfunk. Ein gefundenes Fressen für die Radiokollegen aus dem Osten, dass so eine West-Sendung das Verbrechen befördert. Und wenig später konnte der DDR-Rundfunk dann sogar von der Lösung des Falls berichten. Ei, wie staunte da die Polizei. Gestern gelang ihr unvermittelt und zu ihrer eigenen Überraschung der große Schlag gegen jene raffinierten und ausgekochten Stehldiebe, die Schmuckuhren und Feuerzeuge im Werte von 20.000 Mark aus der Auslage eines Kreuzberger Juweliers gemopst hatten. Kronzeuge der Kripo wurde ein 9-Jähriger, der zugab, genau, Herr Kriminaler, mit den Feuerzeug sollt ich geschweien. Hieraus wird schon klar, dass die gefährliche Bande mit Bestechungsgeldern versuchte, wieder den Staatsanwalt zu arbeiten. Da aber schlug der große Wisser zu. Und siehe da, die gefährlichen Gewohnheitsmauser, die man vermutet hatte, entpuppten sich als zwei 13-jährige Kreuzberger Schüler, die es nur eben mal versuchen wollten. Die heiße Ware, auch Sore genannt, was die beiden Amateure aber noch nicht wissen können, hatten sie in einem Laubengrundstück vergraben. Warum dieses, wurden sie gefragt und antworteten prompt, das ist wehen, wenn wir das Zeug nach 2 Jahren rausgeholt hätten, hätten wir es dufte verscheuert. So viel immerhin wussten sie schon, dass man das geklaute Zeug erstmal durch Zeitverschleiß entgiften muss. Die Kripo staunte dann auch nicht schlecht über das talentierte Verhalten der beiden Nachwuchsganoven. Auf die Frage, wie es denn zu der frevelhaften Tat gekommen sei, gaben die beiden zu Protokoll, der eine habe dem anderen nur mal eben zeigen wollen, welche Uhr er zu Weihnachten bekommen habe, und dann habe es sie überkommen. Weitere Fragen nach Sinn und Unsinn ihrer Handlung beantworteten die beiden zügig und frisch von der Leber weg. Jawohl, sie hätten bei ihrer Tat aus einem reichen Erfahrungsschatz geschöpft. Weil doch nämlich auf dem Rias immer so nach Schlager der Woche, wo sie gerade mit dem neuesten Hit von den Rollings ihren Lehrer gegrüßt hatten, die dufte Sendung kommt, es geschah in Berlin. Und der Titel der Sendung, eine Sendung in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Man sieht, die Kripo sorgt in Zusammenarbeit mit dem Rias für Gaunernachwuchs. Herzlichen Glückwunsch zu dieser prallen 13-jährigen Leistung. Ja, da konnte man sich die Schadenfreude kaum verkneifen in der DDR. Herr Bosetzky, wie groß ist die Angst von Krimi-Autoren, dass ihre fiktiven Fälle zur Nachahmung anregen? Die ist schon da, sie ist ein Albtraum. Und ich habe einmal, bin ich in Verdacht gekommen, da wurden, dann hatte ich einen Menschen Leichen zerstückeln lassen, in der Kühltruhe lagern lassen, bis es ein bisschen verjährt war. Das ist der Engel, ne? Ein bisschen später. Und dann wurde in der Nähe von Oranienburg tatsächlich auch ein Leichenteil in der Kühltruhe gefunden. Und sofort, das war ein Hörspiel, das hat einer gehört und nun nachgemacht. Die Angst ist da, es hat nichts damit zu tun gehabt. Ich konnte das dann zeitlich so zuordnen, dass ich gar nicht schuldig gewesen sein konnte. Aber die Angst ist einfach da. Und so möchte man dann auch nicht später vor dem jüngsten Gericht dastehen. Du warst das Vorbild für Mörder. Als Anstifter für ein Verbrechen. Dass sich der DDR-Rundfunk lustig gemacht hat über diese Nachahmung, dass der Rias quasi das Verbrechen fördert, das war halt auch Teil des Kalten Krieges, ne? Dass jede Seite sich genüsslich an den Pannen und Pleiten der anderen weidet. Bis 1965 war es ja auch noch so, dass Lautsprecherwagen an der Mauer entlang gefahren sind, und zwar auf beiden Seiten. Der Westen hat den Osten mit dem Rias-Programm beschallt und der Osten hat infernalisch laute Marschmusik gespielt. Haben Sie das selbst mal erlebt? Ja, aus der Ferne. In Erinnerung sind bei mir vor allen Dingen die Leuchtschriften, die Leuchttransparente, diese fließende Schrift, wie heute auf den U-Bahnhöfen, stand dann noch immer sehr Feindliches da. es war eben, wie gesagt, bei allen Vorbehalten hier gegen die DDR, war das aber auch ein bisschen albern, alles, was da so stand. Also doch so holzschnittartig, und so konnte man natürlich dieses Land auch nicht kritisieren mit dieser Art. Es hatte schon wirklich etwas Kabarettistisches. Und es war schon hart für beide Seiten, diese Dauerbeschallung, vor allem mit den Lautsprechertransportern. Vor allem Marschmusik war nun bestimmt nicht das, was man damals hören wollte. Die Nummer 1 in den westdeutschen Singlecharts ging in eine ganz andere Richtung. Wir hören sie uns an. Der Spitzenreiter vom Juli 1966, die Beach Boys. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken. Beach Boys und Sloop John B., Nummer 1 der westdeutschen Charts im Juli 1966. Herr Bosetzky, welche Erinnerungen haben Sie an den Sommer 66? Es soll ein recht kühler Sommer gewesen sein. Ja, es war mir eigentlich ganz recht, dass man nicht baden gehen konnte, weil wir waren ja, ich als Schmöckwitzer, wenn man so will, war ich auf dem Mückelsee und die Gewässer am Schmöckwitz programmiert. Und jetzt mussten wir alle zum Wannsee fahren. Der war total überfüllt. Man hat keinen Platz mehr bekommen. Es war fast ein Horrorwort zum Wannsee. Da ist alles voll. Und da war es mir ganz recht, man konnte nicht baden gehen. Sehr gut. Wobei viele Westdeutsche und Westberliner haben ihre Liebe für Italien und Spanien weiter ausgebaut. 1966, ich habe mal nachgeschaut, ein Zimmer mit Vollpension in einem italienischen Mittelklassehotel kostete damals so zwischen 10 und 20 Mark. Waren Sie auch ab und zu im Süden? Nein, ich war ja armer Student und das ging nicht. Ich war auch eher fixiert auf den Norden. Ich war in Finnland mit Artu, war das damals die Reisegesellschaft für Studenten. Genau auch zum Mauerbau war ich in Finnland und das war schön, wenn man kein Wort Finnisch kann und sah einmal die Panzer und die Mauer voller Ängste. Und habe ich versucht, meinen Vater in Berlin anzurufen, ging nicht, und habe nun gedacht, jetzt werden wir wirklich alle nun von der DDR vereinnahmt. Und Nein, es war schon schrecklich, aber ich war auf den Norden fixiert und der Süden kam erst viel, viel später, als ich ein bisschen Geld verdient habe. Der Sommer 66 muss prinzipiell ein sehr betriebsamer Sommer gewesen sein, vor allem in Ost-Berlin, denn die Stadt ist, wir hören das gleich, aus allen Nähten geplatzt und ist mit dem Besucheransturm offenbar nicht so richtig fertig geworden. Das hat sogar der DDR-Rundfunk kritisch kommentiert. Sie hören jetzt Dr. Karl-Heinz Gerstner mit der sonntäglichen Wirtschaftsbetrachtung. Meine lieben Hörer, einen guten Sonntag. Schon sind wir mitten im Hochsommer, der Rittersporn blüht, allzu schnell ist der Höhepunkt des Jahres überschritten, die Tage werden schon wieder kürzer und die Getreideernte ist in vollem Gange. Mit dem Hochsommer ist auch die Urlaubssaison auf ihrem Höhepunkt. Hotels, Gaststätten, Verkehrsbetriebe und touristische Einrichtungen bestehen in diesen Tagen eine Zerreißprobe wie noch nie. Zum ersten Mal erleben wir ja die Fünf-Tage-Woche in der Urlaubszeit. Das hat die schon in den vergangenen Jahren vorhandenen Probleme der Reisezeit potenziert. Die mir aus verschiedenen Teilen der Republik vorliegenden, allerdings unvollständigen Informationen erlauben wohl den Schluss, dass es im Allgemeinen klappt. Die Leistungen des Gaststättenpersonals sind sehr groß. Wartezeiten, Ausfälle, Enttäuschungen und Ärger sind jedoch bei diesem Massenandrang nicht zu vermeiden. Schulen und Lehrinstitute seien gewarnt, unangemeldete Gruppenreisen in die Hauptstadt zu unternehmen. Sie können nicht erwarten, ohne Vorbereitung Unterkunft oder Plätze für 20 und 30 Personen in den Gaststätten zu bekommen. Eins wird jedoch in diesen Wochen deutlich. Der Gesamtapparat unseres Tourismus in der DDR ist dem modernen Reiseverkehr der Millionen nicht gewachsen. Darüber müssen wir, wenn der Sturm vorüber ist, im Herbst und Winter einmal gründlich nachdenken. Das waren ungewöhnlich selbstkritische Töne für DDR-Verhältnisse. Herr Bosetzky, Sie können das mit den Engpässen auch bestätigen. Ne? Ihre Ostverwandten haben auch immer geklagt, vor allem was die Versorgung dann im Urlaub angeht. Ja, als ich also vor der Mauer noch bei meiner Schmückwitzer Oma war, habe ich immer die Berliner Zeitung gelesen. Die hatten solche Kolumne Bärchen brummt. Und da wurden schon immer diese Engpässe aufgelistet. Und meine eigenen Verwandten, ja, die haben nicht gelitten, weil die eine Tante arbeitet im Konsum. Und ich hab immer, wir haben immer gelästert, wenn 20 Eier kommen, sind 15 erstmal weg als Stückware. Und die hat schon, die hatten nie gelitten. Der Schmückwitzer Konsum war immer reich bestückt. Und das Intercamping am Kossinsee, da kam dann die Skandinavier, um die man sehr geworben hat, die zum Einkaufen, der Konsum war mal gefüllt. Also meine Verwandten haben, die hatten nicht die Mängellage, aber andere Freunde in Ransdorf, die fuhren dann ewig weit nach Schmöckwitz mit der Straßenbahn, um da einzukaufen. Die hatten diese Mängellagen. Das war also der Sommer 1966. Und auch in unserer nächsten Sendung werden wir in diesem Jahr bleiben. Es geschah in Berlin, Folge 386. Darin geht es um einen jungen Mann, der am Bahnhof Zoo strandet und dort von der Polizei aufgelesen wird. Der Schnellzug aus Frankfurt über Hof, Plauen, hat wahrscheinlich eine Verspätung von 40 Minuten. Ich wiederhole, Schnellzug Frankfurt, Hof, Plauen trifft vermutlich mit einer Verspätung von 40 Minuten ein. Entschuldigen Sie, suchen Sie jemand? Suchen? Ja. Ja, sozusagen suche ich jemand. Wieso bist du darauf gekommen, gerade diesen Mann anzusprechen? Und das weiß ich auch nicht. Er sah eben so aus. Wie sah er aus? Na, wie ein Gammler, nicht? Wie ein Gammler? Ja. Aha. Und du meintest Gammler, oder das wäre so der richtige Umgang für dich? Das will ich nicht gerade sagen, bloß, naja, ich hatte mir eben gedacht, mit dem wirst du sicher fertig. Ach so. Naja, aber dann hat er doch sowas gesagt. Was gesagt? Naja, dass er stofflos werden wollte. Und du wusstest, was das heißen soll? Stoff? Ja, na klar, das weiß man doch. Das ist Rauschgift. Ach nee. Und woher hast du deine Kenntnisse? Ach ne, sowas steht doch manchmal in der Illustrierten. Außerdem hatte ich auch schon gehört, wie sich andere darüber unterhalten haben. Das versteht man doch dann ziemlich schnell. Kommissar Z nimmt sich diesen jungen Mann zur Brust. Diese Folge hören Sie dann am 6. April. Dann auch wieder mit dabei, mit Geschichten aus dem alten West-Berlin, aus Frontstadtzeiten. Alles selbst erlebt, Horst Bosetzky. Dankeschön für heute. Ja, ich habe zu danken und freue mich schon wieder auf die nächste Sendung. Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören und noch einen schönen Radiosonntag für Sie hier bei Deutschlandradio Kultur wünscht Olaf Kosat.